Herzlich willkommen, welcome, bienvenue. Sehr geehrte Damen und Herren. Eigentlich gehe ich, Matthias Schneider aus Offenburg in der Ortenau, Stern 1975, bisher noch immer davon aus, dass meine Art, an die Sache der Kunst heranzugehen, zu etwas Gutem für mich und andere führen kann. Das wäre wohl so, wenn die hier vorkommenden Menschen auch wirklich Anteil an diesen Dingen nehmen werden, welche ich einmal ausgestaltet habe. Schön wäre es, wenn sie da dazugehören möchten. Ich habe mich bisher immer wieder so sehr über jene Mitmenschen gefreut, welche sich etwas Zeit für meine Seite hier sowie jenes auf ihr dargestellte Material genommen haben und diese Dinge bereitwillig betrachten. Mein Dank sei auch Ihnen jetzt dafür ausgesprochen, dass Sie hierher gekommen sind, um etwas zu verweilen. Gerne habe ich mich dabei bescheiden gezeigt, meine Dinge zur Datei zu bringen. Gar manches unterschiedliche Material stelle ich hier zur Schau. Das mache ich so, um Ihnen das Spektrum meines Wirkens aufzuzeigen. Ich möchte in dieser stillen Ecke des Netzwerkes Internet zu Wort kommen. Bin ich auch zuweilen duldsam und schweigsam gegenüber meinen Mitmenschen gewesen, sprach- und stimmlos bin ich hingegen vor allem dann nicht geblieben, wenn es um meine eigenen künstlerischen Belange dabei geht. Zu meinen Dingen weiß ich im Baukasten meiner Kartei, zu der dieses Wiki als kleine Kopfseite dazu zählt, etwas zu sagen. Das mache ich gerne und bereitwillig so, dass ich von dem spreche, was mich bisher schon bedingt hat. Lassen Sie sich doch einfach auf dieses Abenteuer einer Lesung der Webseite eines Kunstschaffenden etwas ein. Klicken Sie sich bitte durch die jeweiligen Links auf den dafür vorgesehenen Spezialseiten durch. Nutzen Sie bitte jene an der Oberfläche angebrachten Reiter, um diese aufzufinden. In eine Rahmenhandlung meiner Dinge führe ich unterdessen dort auch ein. Ich zeige Ihnen somit etwas davon auf, um was es mir bei meiner Kunstform geht. Die Kartei, Baukasten, soll an und für sich für etwas Ganzes stehen und auch einmal so vom Publikum angenommen werden. Ich habe hier etwas geschaffen, was erst noch aufgefasst und richtig verstanden werden möchte. Dieses Werk habe ich selbst analog zu meiner Gedanken- und Ideenwelt für Sie aufbereitet. Damit versuche ich es Ihnen zu verdeutlichen, was mich ausmacht. Hier habe ich zutage zu fördern versucht, mit was ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Diese schriftlichen Ausarbeitungen werden ergänzt durch den Content eines Setzkastens, welcher Bilder, Bücher und Musikalien aus der eigenen Fabrikation beinhaltet. Grundsätzlich glaube ich an eine positive Wertigkeit meiner Arbeiten, ordne sie aber dennoch selbst dem Genre Art Trash zu. Damit versuche ich es aufzuzeigen, dass alles, was ich einmal gestaltet habe, einander zugehörig und eigentlich auch gleichwertig sein soll. So möchte ich verstanden werden. Das hat für mich selbst alles Sinn behalten. Meine Kunstsache möchte ich auf sichere Beine stellen können. Dazu versetze ich das hier Gegebene nach und nach in einen annehmbaren Zustand, damit es auch einmal gut ankommen wird. Vielleicht wird es Ihnen nun bereits wichtig erscheinen, hier eine Zeit lang zu verweilen und sich auch einige der anderen Dinge anzusehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun alles Gute und verbleibe. Mit freundlichen Grüßen. Der Autor Matthias Schneider.